Wenn der Wind in allen Balken rüttelt und die Wolken schwer und schwarz über mir sind. Wenn die Kälte meine Glieder schüttelt, weiß ich doch, ich bin dein Kind. Vater, in Jesu Namen werf ich mich in deine Arme. Bei dir find ich Sinn und auch das Ziel. Vater, deine Zärtlichkeit öffnet meine Fäuste. Mein Herz ganz einsam nichts mehr spürt und mein Denken will der Wind verwehen. Wenn Bitterkeit mein ganzes Sein verführt, weiß ich doch, auf dir kann ich stehen. Vater, werf ich mich in deine Arme. Bei dir find ich Sinn und auch das Ziel. Vater, deine Zärtlichkeit öffnet meine Fäuste. Alles ohne Sinn und Hoffnung scheint, meine Tage inhaltslos verrinnen, wenn alte Träume völlig ungereimt, darf ich doch in dir Frieden finden. Vater, in Jesu Namen werf ich mich in deine Arme. Bei dir find ich Sinn und auch das Ziel. Vater, deine Zärtlichkeit öffnet meine Fäuste. Ganz in meine Vaterarme, spüre, wie mein Leben durch dich fließt. Heute darfst du neues Leben fließen lassen, wissen, ich erfüll dein Sein. Vater,